Pfingst-Campingurlaub 2017. Die Audio-Ansichtskarte Nummer 17. Genau, 17. Hallo Bob. Hier ist der Christian. Eine Audio-Ansichtskarte für dich. Zuerst das Bild. Ich bin hier auf dem Campingplatz und laufe. Deswegen ist es ein bewegtes Bild. Ich sehe ganz viele leere Stellplätze vor mir mit Hecken links und rechts. Hier auch noch größere Laubbäume, alles noch sehr jung. Ich bin auf einem ganz frisch angelegten Teil dieses Campingplatzes und relativ weit hinten, deswegen ist es so leer. Die Wohnwägen und Wohnmobile und Zelte stehen alle ganz vorne am Strand. Ich bin unterwegs und jetzt kommt das Audio-Souvenir, das irgendwie zu deinem Podcast passen soll. Bin unterwegs Richtung Sportgelände, möchte da nachsehen, ob es Bogenschießen gibt. Jetzt kommt ein Auto, warten wir mal kurz. Ist gerade Mittagszeit. Im Bungalow wird gerade gekocht. Genau, ich laufe also Richtung Sportgelände. Da soll es Bogenschießen geben. Ich fürchte aber, dass das nur sehr einfaches Bogenschießen ist. Ja, ich habe hier in diesem Campingurlaub auf Barfußlaufen umgestellt. Zumindest auf dem Campingplatz. Bin sonst immer mit Crocs unterwegs. Die habe ich aber vergessen. Will mir jetzt hier keine kaufen. Mit Badeschlappen habe ich es probiert. Aber da hat man schnell Sand und Wasser drunter und ruckzuck dicke Blasen irgendwo an der Fessel. Was ist hier denn los? Motz, Spatzengezwitscher. Genau, und aus der Not eine Tugend gemacht, Schuhe aus. Und jetzt laufe ich also schon seit 4 Tagen hier barfuß über den Campingplatz. Es geht sehr gut, ich finde es wahnsinnig angenehm. Die anderen trauen sich nicht. Klar, piekst es am Anfang ein bisschen. Aber ich kann jetzt hier ganz flüssig gehen. Das Einzige, ich weiß nicht, ob das bei dir auch war am Anfang, ob du dich noch erinnern kannst, in beide Wadeln tun mir richtig weh. Bayerisch sagt man Wadeln. Es kann sein, dass ich trotzdem noch so ein bisschen komisch gehe oder ich versuche das. Also ich habe richtig Muskelkater in beiden Waden. Ob das vom Barfußgehen kommt? Ja, vielleicht kannst du mich aufklären, wie es dir ging oder was ich falsch mache. Ach so, nicht auf der Ferse soll man gehen, sondern mehr so auf dem Ballen. Ja, wahrscheinlich tue ich das auch, weil auf der Ferse, da knallt man ja so auf, tut weh. Jetzt verlagere ich mal vor zum Ballen. Oh ja, ist noch angenehmer. Momentan laufe ich auf einem Asphalt, aber auch die Zwischenwege, die sind hier ja mit relativ feinem Sand und wenn, dann ganz, ganz feiner Kies, also nichts Grobes. Und auch das läuft sich schon ganz gut, muss ich sagen. Ja, so viel zur Audioansichtskarte für heute. Mach's gut, ich hoffe, es klappt und wir sehen uns bald. Liebe Grüße, Christian.